Ich gehe davon aus, dass der Mensch nicht dazu verurteilt ist, dem blinden Spiel der Zufälle in der Geschichte unterworfen zu bleiben. Er kann die Geschichte selbst in die Hand nehmen. Er hat sie schon immer gemacht, er hat sie bloß noch nicht bewusst gemacht. Und jetzt muss er sie endlich bewusst machen und unter Kontrolle nehmen. Wie regiert sich dieser Mensch, dieser Idealmensch in dieser Gesellschaft? Wer führt ihn? Wie bestimmt er, wer ihn führt? Wie wählt er diesen Mann ab? Er führt sich. Herr Dutschke, welche Grundeigenschaften müssen aus den Menschen herausoperiert werden, damit sie das leisten können, was sie von ihnen erwarten? Nicht eine einzige. Es müssen die Unterdrückten endlich frei werden können. Die unterdrückten Fähigkeiten der gegenseitigen Hilfe, der Fähigkeit des Menschen, seinen Verstand in Vernunft zu transformieren und die Gesellschaft, in der er lebt, zu begreifen und sich nicht von ihr manipulieren zu lassen.